Jüngst gab es in Südkorea eine Gerichtsverhandlung gegen einen südkoreanischen Bürger, der früher als Professor an einer Universität im Bezirk Gyeonggi tätig war. Unter Berufung auf die Verletzung des Sicherheitsgesetzes wurde er zu Zuchthaus, Disqualifikation und Schutz und Bewährung verurteilt. Er soll seit 2006 hunderte Beiträge über die Erinnerungen von Kim Il-sung mit dem Jahrhundert in den Internetzeitungen Jazushibo, Tongil-News und Minjok-Tongshin veröffentlicht und im Jahr 2012 auf dem Sondervortrag und Seminar zum 100. Geburtstag von Kim Il-sung in den USA mit den Worten, dass der Norden mit dem obersten Führer Kim Jong-un im Mittelpunkt unbeirrt voranschreiten würde, die Herzen der Zuhörer stark bewegt haben. Das südkoreanische Regime hielt es für unangenehm und bekritelte, dass er den Ideen und Behauptungen Nordens ohne Kritik gefolgt habe.